إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Meine lieben Geschwister, wir müssen eine Sache richtig gut verstehen. Und wenn wir diese Sache verstehen, dann fürchten wir uns mehr vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir diese Sache verinnerlichen, dann gedenken wir mehr den Tod. Wenn wir diese Sache verstehen, dann sind wir nicht mehr so leichtsinnig und nicht mehr hochmütig. Und das ist der Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tun und lassen kann, was er will. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna allaha yaf'alu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Inna allaha yaf'alu ma yurid. Allah tut, was er will. Subhanallah. Liebe Geschwister, wir müssen uns das mal vor Augen halten. Niemand von uns hat diesen vollständigen Willen, tun und lassen zu können, was er will. Wir sagen oft, das sind meine Sachen, ich kann damit tun und lassen, was er will. Aber spätestens, wenn wir jemand anderem schaden, spätestens, wenn es jemand anderem wehtut, heißt das, du kannst tun und lassen, was du willst, aber das nicht. Hier bist du stopp. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, er kann tun und lassen, was er will. Inna rabbaka la fa'alun lima yurid. Dein Herr tut, was auch immer er will. Subhanal Malik. Muss ihr vorstellen, wir sind das Besitz und er ist der Besitzer. Wir sind seine Diener und er ist der König. Er kann mit uns tun und lassen, was er will. Wenn er will, dann löscht er uns innerhalb von Sekunden aus und er bringt ein neues Volk. Wenn er will, wirft uns einfach alle ins Höllenfeuer, ohne einen Grund. Oh, und keiner kann fragen, warum hast du das getan? Weil er ist der Besitzer und wir sind das Besitz. Wir sind der Besitz von ihm, Subhanallah, Subhanal Malik. Er hat den vollständigen Willen. Wenn er will, dann kann er sofort von heute auf morgen dich zu einem Kafir machen. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Herzen der Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala zwischen seinen Fingern sind und er dreht und wendet, wie er will. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann wirst du von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere Sekunde ungläubig. Und wenn er nicht will, dann bleibst du inshallah Muslim. Wir müssen diese Sachen, den Willen von Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. Wir müssen verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu allem die Macht. Und diese Kombination, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Und inna Allah yaf'alu ma yurid. Und dass er tut, was er will. Diese Kombination sehr gefährlich ist. Und ein Muslim, ein Mu'min, er sollte sich diese Sache vor Augen halten. Er sollte sich die Gewaltigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala vor Augen halten. Er sollte verstehen, wie gewaltig diese Sache ist. Subhanallah, wenn wir eine Person haben, einen König, einen Präsidenten haben und er verfügt über die ganze Macht, über die ganze Macht in einem Land. Und gleichzeitig tut er, was er will. Diese Person ist gefährlich. Vor dieser Person hat man Angst. Da sagt man, pass auf, wenn du dieser Person begegnest. Pass auf, dass du nichts Schlechtes über ihn sagst. Pass auf, so und so. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala sind wir ein bisschen anders. Wir sind auf der sicheren Seite. Seit wann sind wir sicher geworden, subhanallah? Seit wann sind wir sicher geworden, dass wir sagen, wir sind Muslime? Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Inna rabbaka la fa'alun lima yurid. Dein Herr tut, was auch immer er will. Wie oft haben wir das erlebt, dass wir wollten eine Sache, dann ist genau das Gegenteil passiert. Warum? Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Weil Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Wie oft haben wir es erlebt, bei den kleinsten Dingen, Wettervorhersagen. Es hieß, es wird Sonne, hat geschneit. Es hieß, Schnee, hat geregnet. Oder auf anderen Sachen. Wie oft haben wir erlebt, dass die Ärzte gesagt haben, du bekommst ein Mädchen und du hast einen Junge bekommen. Oder du bekommst einen Junge, du hast ein Mädchen bekommen. Bei so Kleinigkeiten, warum? Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah macht, was er will. Subhanallah. Allah kann tun und lassen, was er will. Er ist der König der Könige. Er hat die einzige, vollständige, hundertprozentige Macht. Subhanallah. Wir müssen uns diese Sache richtig vor Augen halten. Wir müssen sie in unser Herz eingravieren. Dass wenn Allah nicht will, dann sind wir nicht recht geleitet. So wie wir das sagen in der Khutba. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu. Wenn Allah recht leitet, für den gibt es keine Irreleitung. Aber das Schlimme ist danach, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Wenn Allah in die Irreleitung führt, für den gibt es keine Rechtleitung. Wenn Allah will, dann gehörst du zu den Bösen. Subhanallah, das war die Sache, wovor die Sahaba Angst hatten. Vor dem Willen Allahs. Sie haben gesagt, wir haben Angst, dass am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala uns einfach so ins Höllenfeuer schmeißt und uns dabei nicht ein einziges Mal anguckt. Subhanallah. Warum? Weil sie wussten, inna Allah yaf'alu ma yurid. Sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Er kann tun und lassen, was er will. Und keiner kann uns seinen Willen entkommen. Subhanallah. Wir müssen uns diese Sache vor Augen halten und nicht hochmütig sein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch. Er sagt in Surat al-Luqman, dass wir uns nicht hochmütig verhalten sollten. Wir sollten nicht angeberisch sein, nicht prahlerisch sein. Denn auf was bist du stolz? Auf was bist du denn stolz? Auf deine Stimme? Auf dein Aussehen, auf dein Vermögen, auf dein Geld, auf deine Frauen, auf deine Kinder. Auf was bist du stolz? Was hast du davon gemacht? Nichts von alledem. Alles kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er will, nimmt er dir weg. Subhanallah. Das ist diese Sache. Wir müssen das verstehen. Wenn Allah nicht will, dann hast du gar nichts. Wenn Allah nicht will, dann hast du keine schöne Stimme. Wenn Allah nicht will, dann siehst du nicht gut aus. Wenn Allah nicht will, hast du keine Kinder. Wenn Allah nicht will, dann hast du kein Vermögen. Wenn Allah nicht will, dann bist du nicht mal Muslim. Subhanallah. Wir müssen diesen Willen von Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Augen halten, uns eingravieren, dass der Wille Allahs gewaltig ist und uns nicht hochmütig verhalten. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Luqman, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Heb deine Wange nicht hochmütig gegenüber die Leute. Übermütig, sei nicht übermütig. Auf was? Wegen was bist du übermütig? Sag, wala tusa'ir khaddaka. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha. Und lauf nicht auf der Erde hochmütig umher. Mit was denn? Auf was bist du stolz? Wegen was kannst du angeben? Wegen deinem Aussehen? Wegen deinem Vermögen? Wegen deinem Geld? Alles ist von Allah. قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Alles ist von Allah. Alles ist von Allah gekommen. Du hast alles von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Subhan al-Malik. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht jene, die prahlerisch und eingebildet sind. Auf was denn auch? Seit wann sind wir hochmütig geworden? Seit wann haben wir vergessen, dass er der Schöpfer ist und wir die Schöpfung sind? Dass er der Besitzer ist und wir der Besitz sind? Dass er der König ist und wir seine Diener sind? Seit wann haben wir das vergessen, liebe Geschwister, Subhanal Malik, er ist derjenige, der uns bewahrt hat. Wir müssen ihm dankbar sein. Wir müssen aber verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Und wir sind nicht vor ihm sicher. Deswegen sagt auch der Prophet in einer Dua, er sagt, ich suche Zuflucht vor dir, bei dir. Weil es gibt keine andere Zuflucht. Ich suche Zuflucht vor dir, bei dir. Subhanallah. Wir müssen diese Sache verstehen. Es gibt keinen Ausweg. Wa ilayhin nushur. Zu ihm ist der Ausgang. Zu ihm werden wir zurückkehren. Zu ihm werden wir, vor ihm werden wir stehen. Vor ihm gibt ist die Abrechnung. Wir sind vor ihm nicht sicher. Und wir sollten uns nicht so wie jene verhalten, die Zeichen, die zu ihnen gekommen sind, wie die Kuffar, nun diese Zeichen zur Lüge erklären und sich hochmütig verhalten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Und jene, die unsere Zeichen als Lügner erklärten, was ist mit ihnen? وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Und noch gleichzeitig hochmütig verhalten haben. Ja, Allahs Zeichen ist gekommen, Allahs Botschaft ist gekommen, der Islam ist gekommen, hat ihnen gesagt, das ist die Wahrheit, das ist die Religion, das ist, was ihr folgen müsst, das ist der gerade Weg. Sie haben sie zu Lüge erklärt und gleichzeitig haben sie sich hochmütig verhalten. Sie haben gesagt, was ist das schon? Wir sind besser, wir sind weiterentwickelt, ihr seid Hinterwäldler, wir wissen es besser als ihr. Subhanallah, was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen, ja Allah? Ulaika ashabun nar. Ja Allah. Sie sind die Insassen des Feuers. Sie sind die Leute des Feuers. Sie sind die Leute, die im Feuer sind. Hum fiha khalidun. Ewig werden sie darum bleiben. Ewig werden sie darin verweilen. Möge Allah uns bewahren, dass wir von diesen Leuten sind, subhanallah. Dass wir die Zeichen, wenn die Zeichen zu uns kommen, dass die Zeichen zu uns kommen und wir sie zu Lüge erklären und uns hochmütig verhalten, subhanallah. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, Ilahukum ilahun wahid. Euer Herr, euer Gott ist ein einziger Gott. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Und jene, die nicht ans Jenseits glauben, subhanallah, jene, die nicht ans Jenseits glauben, liebe Geschwister, es gibt wirklich Muslime, die sagen, ich bin Muslim, ich glaube an Allah, aber sie sagen, ich glaube nicht ans Jenseits. Sie sagen, ich glaube nicht an Jenseits. Sie sagen, dass ich glaube an Gott, er hat es gut mit mir gemeint, sie haben ein gutes Leben, sie haben Familie, Vermögen, Kinder, Frauen. Er sagt, aber ich glaube nur an das Diesseits. Das Diesseits ist das wahre Leben, danach gibt es nichts. Subhanallah. Allah subhanahu sagt über jene, فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَ. Ihre Herzen leugnen die Wahrheit, leugnen das Jenseits, leugnen den Glauben. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Und sie sind hochmütig. Sie sind eingebildet. Sie sind eingebildet, sie sind hochmütig. Sie sind hochmütig und stolz auf was? Auf das, was ihnen Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Subhanahu, selbst dein eigener Körper gehört nicht dir. Das ist nur ein Besitz, nur etwas, was du ausleihen darfst, um dir um diesseits gute Taten zu machen. Mit der Hoffnung und zu hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich als Muslim sterben lässt. So wie فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sterbt nicht aus als Muslime, sterbt nur als Muslime, subhanallah. Doch diese Leute, die sich hochmütig verhalten, sie reden über Allah subhanahu wa ta'ala und sie streiten über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. Und es gibt Leute, die streiten mit dir über Allah. Sie diskutieren mit dir über Allah. Wie? بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ohne Wissen und ohne Rechtleitung und ohne ein erleuchtetes Buch. Ohne ein offenbartes Buch, ohne dass du ihm offenbaren kommst. Sie streiten mit dir. Sie sagen, Allah ist so, Allah macht so, Allah tut so. Und sie wissen nichts. Sie haben kein Wissen, weder Rechtleitung, noch haben sie ein Buch bekommen, subhanallah. Warum machen sie das? Und das, weil sie sich von dem geraden Weg, von Allahs Weg ableiten wollen. Sie wollen dich in die Irre bringen. Sie wollen, dass du diesen Gedanken vergisst, dass Allah tun und lassen kann, was er will. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sie wollen diese Gedanken verlassen lassen. Sie wollen zu dir sagen, das ist nur diesseits und alles schön und Gott ist barmherzig, alles ist gut. Subhanal Malik, haben wir vergessen, dass er derjenige ist, der so strafen wird, so wie sonst kein anderer strafen wird? Haben wir dann diese Eigenschaft vergessen? Sind wir wirklich in diese Sekte reingefallen, dass wir sagen, alles ist gut, alles ist schön, wir sind Muslime? Subhanal ein Mu'min, der fürchtet sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er schläft nicht ein, außer mit Angst. Und er steht nicht auf, außer mit Angst. Denn er weiß, inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah macht, was er will, subhanahu. Was ist ihre Strafe, ja Allah? Über jene, die über Allah subhanahu reden, ohne Wissen, ohne Rechtleitung und ohne ein erleuchtetes Buch. Lahum fi dunya khizyun. Im Diesseits wird vor ihnen Schande geben. Und das Schlimmere ist, wa nudhiquhu yawm al-qiyamati adhab al-hariq. Und wir werden ihn am jüngsten Tag, eine schmerzhafte, eine brennendes Feuer kosten lassen. Subhanallah. Am jüngsten Tag werden wir am Tag der Auferstehung die Strafe des Feuers, des Brennens kosten lassen. Subhanallah. Und jene, die sich hochmütig verhalten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, jene, die sagen, ihr Muslime, ihr liegt falsch, jene, die den Islam ablehnen, jene, die uns niedermachen wollen, jene, die vergessen haben, inna Allah yaf'alu ma yurid. Über sie sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Was jene angeht, die ungläubig sind, die ungläubig sind, die die Wahrheit verdecken, nicht ungläubig, sondern die verdecken die Wahrheit. Sie wissen, dass Allah gibt. Es gibt keinen Mensch, der Verstand hat, der Allah richtig verleugnet, außer er will eine Sache, er will seine Gelüsten folgen. Subhanallah. Was ist mit ihnen, ja Allah? Allah subhanallah sagt, أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُطْلَى عَلَيْكُمْ. Sind euch denn nicht meine Zeichen vorgelesen worden? فَاسْتَكْبَرْتُمْ. Und dann habt ihr euch hochmütig verhalten. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Und dann wurdet ihr zu einem übeltäterischen Volk. Subhanallah. Dann wurdet ihr zu einem übeltäterischen Volk, zu einem Volk der Übeltäter, zu einem Volk, die hochmütig sind. Zu einem Volk, die Allah subhanahu wa ta'ala vergessen haben. Oder sie haben Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben die Macht Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Sie haben den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Und sie haben vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Merkt euch diese Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet uns an, was er will. Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah ordnet uns an, was er will. Wenn er wollte, dann hätte er uns 1000 Gebete angeboten. Wenn er wollte, hätte er uns angeboten, dass wir uns Tag und Nacht im Sujud verhalten. Wenn er wollte, hat er gesagt, ihr müsst auf die Welt kommen und ihr dürft keinen Schluck Wasser trinken. Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Und er hat sich den Muslimen erbarmt. Und er hat sich auch den Nicht-Muslimen erbarmt in dieser Zeit. Subhanallah. Aber wir Muslime, wir müssen uns diese Sache vor Augen halten. Wir müssen uns das in unsere Herzen eingravieren. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dass Allah zu allem die Macht hat. Und gleichzeitig, inna Allah yaf'alu ma yurid. Er macht, was er will. Dein Herr kann tun und lassen, was er will. Wenn wir diese Sache, diese Kombination verstehen, unser Herz einpflanzen, dann haben wir Angst. Dann fürchten wir es. Dann steigt unser Iman und dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nur als Muslime sterben lässt. Dass er uns nicht in Kufr reinfallen lässt. Dass er uns nicht in Schirk reinfallen lässt. Dass er uns festigt, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Dua gemacht hat, er gesagt hat, ja, Muqallib al-Qulub, thabbit qalbi ala dinik. Er sagt, o du Wender der Herzen, o du derjenige, der die Herzen dreht und wendet, wie er möchte, wie er will, festige mein Herz auf deine Religion. Der gesamte Allah macht diese Dua. Und Aisha berichtet, dass diese Dua die meistgemachte Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der gesamte Allah, dessen Herzen gefestigt sowieso ist, gereinigt dreimal mit Samsam, von Jibril alaihi wasallam persönlich, gereinigt und gefüllt mit Iman. Er bittet diese Dua, er sagt, oh Allah, festige mein Herz auf deine Religion, auf deinem Weg. Lass mich nicht als Kafir sterben. Lass mich nicht von den Ungläubigen sein. Was ist mit uns, liebe Geschwister? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diese Sache zu verstehen und uns nicht von den Übeltätern, von den Hochmütigen machen lassen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für mich und für euch. So bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. بسم الله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد liebe Geschwister, es gibt nicht nur jene, die sich hochmütig verhalten. Es gibt auch Wesen, die es verstanden haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will und deswegen sich fürchten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Er sagt, jene, die bei deinem Herrn sind, sie verhalten sich nicht hochmütig gegenüber ihm zu dienen. Sie verhalten sich nicht hochmütig in der Anbetung. Sie preisen ihn und sie werfen sich vor ihm nieder. Jene, die bei deinem Herrn sind, also die Engel, sie verhalten sich nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas ausspricht, eine Offenbarung bringen will, dann werfen sich alle Engel nieder aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aus Furcht, Allah subhanahu sagt ein Wort und alle Engel werfen sich nieder. Und keiner traut sich hier seinen Kopf zu heben, außer Jibril. Und das nach einer ganz langen Weile. Und der Erste, der seinen Kopf hebt, ist Jibril a.s. Er hebt seinen Kopf, er bekommt die Botschaft, er bekommt die Risale, er bekommt Wahi, die Offenbarung, die er weitergibt. Und die Engel fragen dann, was hat dein Herr gesagt? Er sagt, qal al-haq. Er hat die Wahrheit gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen. Aber sie fürchten sich. Sie fürchten sich, sie haben Angst, wenn diese Stimme ertönt. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, denn sie wissen, Allah kann tun und lassen, was er will. Subhanallah. Sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat und sie fürchten sich vor ihm. Subhanallah, es gibt Engel, die von Anbeginn der Schöpfung erschaffen wurden, die bis zum jüngsten Tag, bis zur Abrechnung im Sujud sind, in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala und erst dann hochkommen, wenn die Abrechnung stattfindet und sagen werden, wir haben den nicht richtig gedient. Engel. Die ganze Zeit, ja, die sterben nicht, die brauchen kein Essen, die brauchen kein Trinken, die sind die ganze Zeit in Sujud und preisen Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Zeit. Und sie stehen auf und sagen, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig gedient. Warum? Weil sie wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, sie fürchten ihn, doch wir wissen es nicht. Wir kennen seine Macht nicht, wir fürchten seine Macht nicht. Wir sind nur, wir denken nur, ah, alles ist gut, ich bin Muslim, Allah ist barmherzig, ich komme sowieso ins Paradies. Subhanahu Allah subhanahu sagt, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Alles, was auf der Erde und was, auf die, was im Himmel und auf der Erde von Tieren und von Engeln ist, sie werfen sich nieder zu Allah und sie verhalten sich nicht hochmütig. Subhanallah. Sind wir nicht mal ein bisschen so wie die Tiere, die sich vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwerfen? Weil sie erkennen Allah subhanahu wa ta'ala, sie werfen sich nieder, sie geben sich Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wenn der Ruf Allahs kommt, dann ergeben sie sich. Sie weigern sich nicht. Sie sagen, Allahs Ruf hat mich gerufen, dann folge ich dem. Sind wir nicht wenigstens so wie ein Tier, das Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet? Subhanallah. Und dass wir uns auch hochmütig verhalten. Doch, meine liebe Geschwister, inshallah, es gibt auch Gläubige, die so sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama yu'minu bi ayatina. Und an unsere Zeichen glauben jene, wer? Alladhina idha dhukiru biha. Dass wenn diejenigen glauben an die Zeichen Allahs, die sind Gläubige, dass wenn sie damit ermahnt werden, wenn sie damit erinnert werden, wenn zu ihnen ein Ermahner kommt, ein Erinnerer kommt, jemand, der sie erinnert, sagt, Bruder, Schwester, Achtung, pass auf, erinnere dich, denk nach. Was dann? خَرُّ سُجَّدَا. Dann werfen sie sich nieder, ehrbietig. خَرُّ سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Und sie werfen sich nieder und sie bitten Allah subhanahu wa ta'ala, sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sprechen ihn frei von Fehlern. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Und sie sind nicht hochmütig. Es gibt Gläubige dienen Allahs. Sie haben Allah verstanden. Sie haben verstanden, إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Dass Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und sie haben verstanden, إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Und sie verhalten sich demütig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht hochmütig. Und wenn zu ihnen ein Vers kommt, egal wie wissen sie sind, egal wie oft sie diesen Vers gehört haben, egal wie oft sie diesen Vers gelesen haben, wenn zu ihnen die Ermahnung kommt, dann weinen sie. Sie werfen sich nieder und sie bedanken sich bei dem Ermahnenden. Sie werfen sich aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Und sie verhalten sich nicht hochmütig. Subhanallah. Liebe Geschwister, hört mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Buruj. Viele lesen diese Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna badasha rabbika lashadid. Das Zupacken, das Ergreifen deines Herrn ist gewaltig, ist stark. Das Zupacken, ja, das Ergreifen, wenn er das packt am jüngsten Tag, das ist gewaltig. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Er fängt an und er bringt sie wieder, diese Sache. Aber gleichzeitig sagt er, wa huwa al-ghafuru al-wadud. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle. Dhul arshil majid. Der Herr, der Besitzer des Thrones, der Ruhmvolle. Und jetzt kommt فَعَالُ لِمَا يُرِيد. Und er tut, was auch immer er will. فَعَالُ لِمَا يُرِيد. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيد. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ. فَعَالُ لِمَا يُرِيد. Er tut, was auch immer er will. Wir müssen uns diese Sache inshallah ins Herz prägen, liebe Geschwister. Dass Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass nicht alles gut ist, dass nicht alles schön ist. Subhanallah. Dass wir jede Sekunde, jeden Moment unseren Glauben verlieren können, wenn wir nicht daran arbeiten. Wenn wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten. Wenn wir nicht zu ihm ruhig zurückkehren. Wenn wir, subhanallah, ein Gläubiger, wenn er eine Sünde macht, dann kehrt er sofort zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Egal wie groß diese Sünde ist, er kehrt sofort zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Er bittet ihn um Vergebung, denn er weiß, wenn er nicht zurückkehrt, vielleicht vernichtet ihn Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgeht. Und schaut mal, die Geschwister von, die Brüder von Yusuf a.s., 40 Jahre haben sie gebraucht zum Bereuen. 40 Jahre haben sie gebraucht. Sie haben gesagt, Allah ist barmherzig, wir töten ihn und dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. 40 Jahre, bis Yusuf erst wieder gesehen haben, a.s. Erst dann haben sie bereut, subhanallah. So einfach ist es. Gläubige, oh ihr Gläubigen, bereut, bevor Allah subhanahu wa ta'ala tut mit euch, was er will. Bereut, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch standhaft macht. So bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns standhaft macht in der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen in der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in seiner Religion, in seinem Leben, in der richtigen Lebensart, im Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum wahren Religion zurückkehren lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala immer, wenn wir eine Sünde machen, zu ihm zurückkehren lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, auf dem Weg standhaft zu bleiben und ihn ständig bitten, denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt, wenn wir ihn bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen auf der ganzen Welt vergeben und verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den verstorbenen Muslimen barmherzig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den überall auf der Welt, die Muslime Hilfe brauchen, ihnen helfen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime aufwachen lassen und ihre Religion zurückkehren lassen, auf dass sie den Stolz des Islams wieder spüren, auf dass sie wieder stolz sind. Ich sage das und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Faqim as-salam.